Wesen kommen, lass mir zu mir. Zu mir. Komm mit Apollo im Hauptgewand. Komm mit Artemis seidengeschult und wasch deinen weißen Schenkel schöner Gott. Im Mond der Wälder, auf dem marmornen Hügel. Den grünen Form der Dämmerung des bernsteinernen Quell. Tauche das Purpur des leidenschaftlichen Gebets in den karmesinroten Schein. Pan.